Aussprache. Diphthonge. H-Laut. A19. Diphthonge. Hören Sie die Wörter und Sätze. Sprechen Sie nach. Ei. Leider. Bleiben. Mai. Verzeihung. Der Eingang muss leider frei bleiben. Oi. Heute. Deutsche. Häuser. Heute kommen 9 Gäste aus Deutschland. Au. Rauchen. Ich bedauere. Ich bedauere. Rauchen ist hier nicht erlaubt.